bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war der 7. Dezember, noch 18 Tage bis Weihnachten. Doch dieses Jahr freute sich Anton kein bisschen darauf. Seinen besten Freunden, dem kleinen Vampir Rüdiger und seiner Schwester Anna, stand vielleicht das schlimmste Weihnachtsfest ihres Lebens bevor. Und dann konnte Anton unmöglich vergnügt sein und feiern. Zu allem Überfluss sollte Anton auch noch einen Wunschzettel schreiben. Das war eine Idee seiner Mutter. Als Mittel gegen seine schlechte Laune, hatte sie gesagt. Endlich schrieb Anton mit zittriger Hand: Ich wünsche mir, dass Anna und Rüdiger zurückkommen. Sie sollen wieder in ihre alte Gruft einziehen. Und Geiermeier, der schreckliche Friedhofswärter, und Schnuppermaul, der ebenso schreckliche Friedhofsgärtner, sollen versetzt werden auf einen Friedhof am anderen Ende der Welt. Als Anton bis dahin gekommen war, pochte es plötzlich leise. Doch das Pochen kam nicht von der Tür, sondern vom Fenster. Anton sprang auf, das war bestimmt... Anna, bist du es? Aber die schwarz gekleidete Gestalt dort draußen war nicht Anna. Auf dem Fenstersims saß Rüdiger, der kleine Vampir, und musterte Anton mit einem freundlichen Grinsen. Dabei entblößte er seine spitzenkräftigen Eckzähne. Jetzt wurde Rüdiger ungeduldig. Hey, mach auf! Oder soll ich hier festfrieren? Nein, entschuldige. Hallo, Rüdiger. Aber du siehst ja so blass aus. Richtig, richtig blutlos. Du bist doch nicht etwa zu mir gekommen, um... Keine Sorge, ich will nur den Umhang holen. Den Umhang? Tante Dorothee hat beschlossen, Inventur zu machen. Inventur? Ja, ungefähr alle 5 Jahre kommt sie auf die Idee, unsere Habseligkeiten zu zählen. Diesmal will sie allerdings schon nach 2 Jahren Inventur machen, weil wir umgezogen sind. Und was wird da gezählt? Alles. Unsere Särge, die Kuscheldecken, die Kopfkissen, die Regenhäute, die Strumpfhosen, der Familienschatz, die Kerzen, die Streichhölzer. Die Streichhölzer auch? Dann könnt ihr euch ja dumm und dämlich zählen. Eben. Und dann trägt Tante Dorothee alles in Listen ein. Und wehe, wenn etwas fehlt. Ja, und genau wie Tante Dorothee macht Anna es jetzt mit mir. Anna, wieso? Ihretwegen musste ich die ganze Strecke vom Jammertal bis hierher fliegen. Und nur weil sie so dusselig war, den Umhang von Onkel Theodor bei dir zu lassen. Dusselig? Ich finde, es war sehr nett von ihr. Anna macht sich beliebt und ich habe die Arbeit und den Ärger. Warum ist Anna nicht selbst gekommen? Willst du das wirklich wissen? Was gibt es denn da zu grinsen? Ja. Also gut, es ist beruflich bedingt. Beruflich bedingt? Nun ja. Die Umstellung macht ihr noch zu schaffen. Die Umstellung aufs Jammertal? Die auch. Was denn sonst noch? Kannst du dich nicht etwas klarer ausdrücken? Speis und Trank, Dracula sei Dank. Speis und Trank? Anna hat doch bisher nur Milch getrunken. Und jetzt? Mhm. Du meinst, sie trinkt jetzt... Du wirst ja ganz blass. Und nun gib mir endlich den Umhang. Oder hast du ihn etwa nicht mehr? Doch. Hier ist er. Aber muss ich ihn dir wirklich geben? Mhm. Anna hat gesagt, ich soll ihn behalten. als Pfand, dass wir uns wiedersehen. Dann brauchst du ja nur zu warten, bis sie dich besuchen kommt. Du bist gemein. Nein, nur hungrig. Und nun gib endlich her. Na bitte. Und jetzt hinauf aufs Fensterbrett. Wird doch Zeit, dass ich endlich weiterfliege. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Bis bald, Anton. Wann? Rüdiger, wann? Doch der kleine Vampir gab keine Antwort mehr. Seufzend setzte sich Anton wieder an den Schreibtisch und begann mit seinem Wunschzettel. Wie hatte seine Mutter gemeint? Er hätte sicher ganz normale Wünsche, wie alle Jungen in seinem Alter. Wenn er das schon hörte. Wenig später machte Anton ein großes Ausrufezeichen hinter seine letzten Worte. Dann stand er auf, um seinen Eltern den Zettel ins Wohnzimmer zu bringen. Dabei machte er ein betont unschuldiges Gesicht. Na bitte, hier haben wir ja Antons Wunschzettel. Ich glaube, ich kenne bereits einige Dinge, die du gern haben möchtest. So, meinst du? Ja, dann lies doch mal Antons Wünsche vor. Ja. Wunschzettel von Anton von Bohnsack dem Grimmigen. Ich wünsche mir einen echten Vampirumhang, ein Vampirgebiss vom Zahnarzt, eine schwarze Wollstrumpfhose, die nicht kratzt, schwarze Bettwäsche, schwarze Kerzen mit Kerzenständer, Vampirbücher mindestens 10 und einen Sarg. Donnerwetter. Jetzt reicht es mir aber wirklich endgültig, Anton. Gegen diesen Vampirfimmel müssen wir etwas unternehmen. Nur gut, dass wir morgen den Termin beim Psychologen haben. Was? Beim Psychologen? Etwa mit mir? Nein, nein. Nur Mutti und ich. Aber deinen Wunschzettel werde ich Herrn Schwartenfeger auf jeden Fall zeigen. Das tu nur. Vielleicht will sich Herr Schwartenfeger dann am Geschenk beteiligen. Särge sollen ja sehr teuer sein. Wenn du so weitermachst, feiern wir dieses Jahr überhaupt nicht. Von mir aus, mir ist sowieso nicht danach zumute. Trotz der Drohung seiner Mutter nahmen die Weihnachtsvorbereitungen ihren gewohnten Verlauf. Seltsam war nur, dass die Eltern nicht wieder auf den Wunschzettel zu sprechen kamen. Als steckte ein Plan dahinter. Ein Plan, den sie möglicherweise zusammen mit dem Psychologen ausgeheckt hatten. Anton aber blieb nichts anderes übrig, als sich überraschen zu lassen. Und so kam der 24. Dezember. Als es am Nachmittag zu dämmern begann, wurde Anton ins Wohnzimmer gerufen. Fröhliche Weihnachten, Anton. Fröhliche Weihnachten. Jetzt stand Anton doch mit Herzklopfen vor dem Tannenbaum. Unter ihm lagen viele Päckchen und Pakete, sorgsam eingewickelt, sodass sich ihr Inhalt nur erahnen ließ. Ein großes Paket sah besonders vielversprechend aus. Erwartungsvoll zog Anton an dem viel zu festen Band, mit dem es verschnürt war. Doch sein Vater unterbrach ihn. Am besten, du guckst zuerst in den Briefumschlag. Die Post lese ich hinterher. Aber in dem Umschlag steckt unser wichtigstes Geschenk. Was für ein Geschenk kann denn in einem Umschlag sein? Ein Brief? Da steht etwas in Vatis Handschrift. Gutschein für einen Aktivurlaub. Einzulösen in den Frühjahrsferien. Ein Gutschein für einen Aktivurlaub? Na, weißt du denn überhaupt, was das ist? Ein Aktivurlaub? Nein, aber ich kann's mir schon denken. Du befürchtest sicher Angeln, Vögel beobachten und nachts den Mond anstarren. Nein, Aktivurlaub, das heißt etwas Neues erleben. Den Alltag hinter sich lassen. Mut zum Risiko, zum Abenteuer. Abenteuer? Ich verstehe kein Wort. Am besten, du packst die Pakete aus. Dann weißt du, was Vati meint. Die Pakete haben auch mit diesem Gutschein zu tun? Das ist ja eine schöne Bescherung. Mit einem langen Gesicht machte sich Anton ans Auspacken und nachdem er alle Pakete und Päckchen ausgewickelt hatte, wusste er tatsächlich, welche Art von Abenteuerurlaub ihm bevorstand. Zelten. Freust du dich nicht? Naja. Was sollte Anton darauf antworten? Unschlüssig betrachtete er seine Geschenke. Zelt, Schlafsack, Fahrtenmesser, Taschenlampe. Alles sah eigentlich vielversprechend aus. Nur Zelten zusammen mit den Eltern. Bestimmt würden sie morgens lange schlafen und dann würden sie spazieren gehen und sich endlos unterhalten. Das gab den Ausschlag. Zelten finde ich nicht sehr abenteuerlich. Und warum nicht? Wahrscheinlich, weil keine Vampire dabei sind. Ja, genau. Doch während Anton das sagte, durchzuckte ihn plötzlich ein Gedanke. Es mussten ja nicht nur die Eltern dabei sein. Wie wäre es, wenn sie ihren Zelturlaub im Jammertal machen würden? Voller Spannung stellte er daher die entscheidende Frage. Wo wollt ihr überhaupt zelten? Den Ort darfst du dir aussuchen. Ich darf mir den Ort wirklich selbst aussuchen? Ja. Der Aktivurlaub ist übrigens eine Idee von Herrn Schwartenfeger. Als Behandlung sozusagen, damit du nicht immer nur an Vampire denkst. Als Behandlung, damit ich nicht immer nur an Vampire denke. Ich weiß gar nicht, was daran so lustig sein soll. Ach, ich freue mich nur auf den Urlaub. Das stimmte tatsächlich. Anton freute sich sogar doppelt auf den Urlaub mit Zelt und Schlafsack und auf ein Wiedersehen mit den Vampiren. Nach dem traditionellen Weihnachtsessen verzog Anton sich in sein Zimmer. Er hatte sich gerade über seinen Schulatlas gebeugt, um das Jammertal zu suchen. Da klopfte es ans Fenster. Draußen saß ein merkwürdiges Wesen mit einem altmodischen Hut und einem schwarzen Schleier, der bis zur Nasenspitze reichte. Erst allmählich begriff Anton, dass das Anna sein musste. Verwirrt öffnete er das Fenster. Guten Abend, Anton. Hallo Anna. Ich musste einfach kommen. Schließlich ist heute Weihnachten, das Fest der Liebe. Sind deine Eltern da? Ja, aber nur keine Angst, sie sind fern. Weihnachtsprogramm. Ach so. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Hier. Aber ich habe gar nichts für dich. Oh doch, dass es dich gibt und dass ich immer zu dir kommen kann. Damit bin ich genug beschenkt, Anton. Ja. Aber du brauchst doch nicht rot zu werden. Willst du denn mein Geschenk nicht aufmachen? Doch. Eine kleine Flasche. Ein Parfümfläschchen. Richtig. Ich habe auch etwas darauf geschrieben. M-U-F-T-I-E-W-G-Liebe. Muff, die ewige Liebe? Ja. Ich habe es für uns gemischt. Niemand auf der ganzen Welt wird sie duften, nur du und ich. Duften? Sei mir nicht böse. Aber die anderen Vampirparfums stinken, duften doch sehr streng. Na, aber dies ist ein besonderes Parfum. Und jetzt mach doch die Flasche endlich auf. Oh, ja. Es riecht nach Rosen. Es sind ja auch Rosen. Friedhofsrosen. Ich habe nur die Blütenblätter von roten Rosen gesammelt, weil Rot die Farbe der Liebe ist. Die Farbe der Liebe? Für Rüdiger hat Rot eine ganz andere Bedeutung. Du glaubst, wir würden bei Rot immer nur an das eine denken, nämlich an Blut. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind nicht alle gleich, genauso wenig wie ihr Menschen. Und damit du es weißt, ich will überhaupt kein richtiger Vampir mehr werden. Nicht? Aber du kriegst doch Vampirzähne. So, meinst du? Hier, sieh dir doch mal meine Zähne an, da! Wie ist das möglich? Die Eckzähne sind immer noch so kurz und stumpf. Ja. Aber du hast doch selbst gesagt, du würdest Vampirzähne kriegen. Wenn ich kein richtiger Vampir werden will, brauche ich auch keine Vampirzähne. Man muss nur etwas fest genug wollen. Und vor allem muss man wissen, für wen man es tut. Ich habe mir alles genau überlegt. Wenn du kein Vampir werden willst, dann will ich auch kein Vampir werden. Jedenfalls kein richtiger. Ja, wenn das so ist. Übrigens, in den Frühjahrsferien komme ich ins Jammertal. Du kommst ins Jammertal? Ja, mit meinen Eltern, zum Zelten. Sie wollen nämlich Aktivurlaub machen. Und ich durfte mir aussuchen, wo wir hinfahren. Aktivurlaub? Was ist das denn? Man soll selbst aktiv werden. Feuer machen, Essen kochen, die Gegend erkunden und so. Das klingt gut. Dann kannst du immer nach Sonnenuntergang aktiv werden und mit mir auf Schatzsuche gehen. Auf Schatzsuche? Ja, ich verstecke mich und du musst mich, deinen Schatz, suchen. Aber es gibt ja auch noch andere Schätze. Die Sachen, die ich anhabe zum Beispiel, die habe ich in einem riesigen Schrank im Keller gefunden. Sie gehörten früher einem Burgfräulein. Für dich ist auch noch einiges dabei. Aber jetzt muss ich fliegen, Anton. Da, sag mir doch nur noch schnell, wann du ins Dermatal kommst. Ich habe eben nachgesehen. Die Ferien beginnen am 20. April. Dann komm am 21. April zur Ruine. Wir treffen uns in dem alten, verwilderten Garten bei den Haselsträuchern. Dort, wo sich Tante Dorothee versteckt hatte, als der Vampirball war, weißt du? Oh, da fällt mir ein. Wie lange dauern solche Frühjahrsferien? Bis zum Sommeranfang? Nein, nur 2 Wochen. Nur 2 Wochen? Na, das macht ja nichts. 2 Wochen können auch sehr schön sein. Oh, es kommt nur darauf an, was wir daraus machen, Anton. Und mit einem letzten innigen Blick auf Anton flog sie davon. Was wir daraus machen, dachte Anton zweifelnd. Anna schien vergessen zu haben, dass er in Begleitung seiner Eltern sein würde. Mit seinem Vater alleine würde es ja nicht so schlimm werden, denn der glaubte nicht an Vampire. Aber die Mutter, die war da viel misstrauischer. Zu Antons großer Freude beschloss sie jedoch, kurz vor den Ferien nicht mitzukommen. Zelten sei ihr zu unbequem, gestand sie verlegen. Anton war das nur recht. Am ersten Ferientag ging es dann endlich los. Mit dem Zug fuhren Anton und sein Vater nach Langerjammer. Das war die Bahnstation, die dem Jammertal am nächsten lag. Von dort machten sie sich zu Fuß auf ins Jammertal. Doch der Weg zog sich endlos hin. Diese Landstraße nimmt überhaupt kein Ende. Jetzt sind wir schon 1,5 Stunden unterwegs. Und keine Menschenseele, weit und breit. Bis jetzt ist auch kein einziges Auto gekommen. Merkwürdig. Wir sind eben in der unberührten Natur. Meinst du? Hauptsache, wir müssen nicht mehr so weit laufen. Tun dir die Füße weh? Nicht nur die Füße. Wenn ich nicht schon Plattfüße hätte, würde ich bei diesem Urlaub garantiert welche kriegen. Mir tun die Füße auch weh. Und deshalb finde ich es besonders lobenswert, dass du so lange durchgehalten hast, ohne dich zu beklagen. Tja, es kommt eben darauf an, wofür man etwas tut und für wen. Das ist aber nett von dir. Es war wirklich eine gute Idee von Mutti, uns beide mal alleine losziehen zu lassen. Wie? Oh ja, ja. Und gleich haben wir es geschafft. Siehst du die Straßenbiegung da vorne? Nach meiner Karte muss hinter der Biegung ein Weg abzweigen, der direkt zum Jammertal führt. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Wolfshöhle. Dort können wir unser Zelt aufschlagen. Wolfshöhle? Glaubst du, dass es heute noch Wölfe gibt? Ja, wer weiß. Aber für einen Abenteuerurlaub wären Wölfe doch gar nicht schlecht. Ich meine, nicht zu viele, nur 2 oder 3, die nachts ums Zelt schleichen und heulen. Das müsste doch sehr aufregend sein. Du hast recht. Zu einem Abenteuerurlaub gehört es unbedingt, dass jemand ums Zelt schleicht und heult. Doch eigentlich war Anton nicht zum Scherzen zumute. Bei dem Gedanken an die Wolfshöhle spürte er ein Gefühl der Beklemmung. Wie eine eisige Hand, die sich auf sein Herz legte. Hoffentlich liegt diese Wolfshöhle nicht an der Ruine. Hast du etwas gegen Ruinen? Ich finde, eine Ruine ist eine ideale Umgebung für einen spannenden, ungewöhnlichen Urlaub. Ja, schon, aber nicht zum Zelten. Und warum nicht? Weil man nie wissen kann, ob sie bewohnt ist. Dabei dachte Anton voller Schaudern an die durstigen Verwandten des kleinen Vampirs, die zusammen mit Anna und Rüdiger in die Ruine gezogen waren. Sie hatten einen kleinen Tannenwald durchquert und nun öffnete sich ein weites, von sanften Hügeln durchzogenes Tal vor ihnen, in dem es üppig grünte und blühte. Ach, das ist ja ein richtiges Paradies. Ein Paradies? Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh doch, allein diese gute Luft. Ach, das alles ist eine wahre Seltenheit heutzutage. Und da hinten liegt auch die Ruine. Sie macht allerdings wirklich keinen einladenden Eindruck. Wie die Kulisse zu einem Gruselfilm. Für abergläubische Leute muss es tatsächlich ein Ort des Schreckens sein. Und mir gefällt die Ruine auch nicht. Obwohl ich nun wahrhaftig nicht abergläubisch bin. Zum Glück. Wenn nämlich Antons Mutter dabei gewesen wäre, hätte der Urlaub vielleicht schon beim Anblick der Ruine ein jähes Ende gefunden. Sie hatte ein viel feineres Gespür für alles Unheimliche und eine sehr genaue Beobachtungsgabe. Und von den verfallenen Mauern der Ruine ging eindeutig etwas Bedrohliches aus. Antons Vater dagegen war schon wieder in seine Landkarte vertieft. Nach einigem Überlegen deutete er auf einen steilen Hang. Mühsam kletterten sie ihn hinauf, bis sie endlich in einer Felswand eine Öffnung entdeckten. Die Wolfshöhle. Wieder spürte Anton einen eisigen Schauder. Na, Anton, nun kannst du zeigen, wie mutig du bist. Mutig? Wer behauptet denn, dass ich mutig bin? Jedenfalls bist du nicht auf den Mund gefallen. Ja, dann muss ich wohl allein in die Höhle gehen. Reich mir doch mal die Taschenlampe aus dem Rucksack. Ja. Und schon war Antons Vater in der Höhle verschwunden. Nach wenigen Minuten rief er Anton zu, ihm zu folgen. Mit sehr gemischten Gefühlen kroch Anton durch die Öffnung. Zu seinem großen Erstaunen kam er in eine Höhle, die so hoch war, dass er gebückt darin stehen konnte. Was sagst du? Ist das nicht eine Höhle, die geschaffen für uns? Für uns? Willst du etwa in der Höhle übernachten? Ja. Wir legen unsere Rucksäcke vor den Eingang und dann sind wir sicher wie in Abrahams Schoß. Ich weiß es nicht. Na gut, vielleicht hast du recht. Ein Zelt ist ja sehr auffällig, vor allem wenn es ein knallrotes ist. Und der Zelteingang ist nur mit einem Reißverschluss gesichert. Du bist ja plötzlich so vorsichtig. Aber diese Wolfshöhle ist wirklich ein Glücksfall für zwei einsame Wanderer. Einsame Wanderer? Und nun sammeln wir erstmal Gräser und Blätter. Gräser und Blätter? Willst du etwa einen Brennnesselsalat machen oder Löwenzahngemüse? Nein, ich möchte nur, dass wir eine warme Unterlage haben. Die Nächte im April sind noch ziemlich kalt. Und meine Isoliermatte und mein Schlafsack, sind sie jetzt überflüssig? Keineswegs. Die legen wir oben drauf. Gut, dass Mutti nicht mitgekommen ist. Wieso? Naja, im Grasse mit den Blättern sitzen bestimmt jede Menge Käfer und Spinnen. Spinnen und Käfer sind doch niedlich. Niedlich? Ich bin gespannt, ob du das auch noch sagst, wenn dir eine fette Kreuzspinne auf der Nase herumkrabbelt. Warten wir's ab. Ja, warten wir's ab. Nach einer kurzen Pause machten sich Anton und sein Vater daran, dünne, abgestorbene Zweige, Gras, Moos und Laub zusammenzutragen. Damit bedeckten sie den hinteren Teil der Höhle. Als sie fertig waren, begann es draußen zu dämmern und die Luft hatte sich spürbar abgekühlt. In der Höhle aber war es warm und behaglich. Jetzt merkte Anton auf einmal, wie müde er war. Er kuschelte sich in seinen Schlafsack und war kurze Zeit später eingeschlafen. Am nächsten Morgen weckte ihn sein Vater. Anton, Mittagessen. Mittagessen? Ja, es ist bereits 12 Uhr. Während du ihn geschlafen hast, war ich schon in langer Jammer. Hab Brötchen geholt, eine Zeitung gekauft und Mutti angerufen. Übrigens, der Mann in dem Lebensmittelladen hat mich angestarrt wie einen Geist. Außerdem habe ich mir an der Tankstelle ein Fahrrad geliehen. Du hast dir ein Fahrrad geliehen? Ja, damit wir täglich einkaufen können. Einkaufen? Ich denke, du willst Abenteuerurlaub machen, mit Kräutersammeln, Fischen und so. Naja, man muss sich das Leben doch nicht schwerer machen als unbedingt nötig. Na, nun steh schon endlich auf. Sonst muss ich ohne dich zur Ruine gehen. Zur Ruine? Ja. Wenn du keine Lust hast, sehe ich sie mir alleine an. Nein, ich komme mit. Anton war der Schreck in die Glieder gefahren. Auf gar keinen Fall konnte er es zulassen, dass sein Vater allein in der Ruine herumschnüffelte. Womöglich würde er dabei die Särge mit den schlafenden Vampiren entdecken. Anton war so nervös, dass er nur mit Mühe ein Brötchen herunterbekam. Dann gingen sie los. Anscheinend konnte es Antons Vater kaum erwarten, zur Ruine zu kommen. Warum gehst du eigentlich so schnell? Der Mann in dem Laden hat mich richtig neugierig gemacht mit seinen Geschichten über die Ruine. Was denn für Geschichten? Dass die Ruine direkt mit der Unterwelt verbunden ist, hat er gesagt. Mit der Unterwelt? Ja. Und dass die Gestalten der Finsternis nachts aus der Unterwelt heraufsteigen, um in der Ruine ihre abscheulichen Feste zu feiern. Von Teufelstreffen hat er gesprochen und von flackernden Lichtern und von grässlicher Orgelmusik, die man nachts manchmal hören könnte. Ach, wirklich? Und hat der Mann sie auch schon mal gesehen, diese Gestalten der Finsternis? Nein, er würde niemals einen Fuß ins Jammertal setzen, hat er gesagt. Aber sie sollen schwarze Mäntel tragen und leichblasse Gesichter haben. Und hat er dir sonst noch was erzählt? Ja, dass die Fürstin der Finsternis persönlich aus der Unterwelt in die Ruine gekommen ist. Und dass sich seitdem immer mehr Dorfbewohner seltsam matt und kraftlos fühlen. Wir sollten lieber umkehren. Umkehren? Wir wollen doch etwas erleben. Auf deine Verantwortung. Anton hatte plötzlich so eine Vorahnung, als würde ihnen etwas zustoßen, wenn sie versuchten, in die Geheimnisse der Burg einzudringen. Aber wie sollte er das seinem Vater erklären? Sie kamen an das Burgtor, das noch erstaunlich gut erhalten war. Anton machte einen großen Bogen und kletterte über die brüchige Mauer. Sein Vater dagegen schien es aufregend zu finden, durch das Burgtor zu gehen. Hallo, Anton! Hier am Innern des Tors ist sogar noch das eiserne Fallgitter. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Um Haaresbreite. Was ist denn? Warte, ich komme. Das schwere Eisengitter ist schneller runtergekommen, als ich dachte. Oh, weia. Wenn mich die spitzen Eisenstäbe getroffen hätten. Oh, meine Güte. Sie haben sich mehrere Zentimeter in den Erdboden gegraben. Wir sollten lieber zurückgehen. Das war eine Warnung. Eine Warnung? Ein Missgeschick war das. Ich hätte eben nicht an den verrosteten Ketten ziehen dürfen. Mach nicht so ein klägliches Gesicht. Unser Abenteuer hat erst angefangen. Wenn du meinst. Sie gingen durch den verwilderten Garten auf das Haupthaus zu. Antons Vater rüttelte an dem verrosteten Griff der Eingangstür. Mit einem tiefen, knarrenden Laut öffnete sich das Portal. Zögernd betraten sie das Treppenhaus. Es war ein hoher, verfallener Raum. Die Decke hatte große Löcher, durch die helles Tageslicht hereinfiel. Und der Boden war mit Steinen und Schutt bedeckt. Die drei Türen, die ins Innere der Burg führten, hingen morsch und schief in den Angeln. Wir sollten lieber gehen, bevor die Decke ganz runterkommt. Warte. Hörst du nichts? Was soll ich denn hören? In einer Burgruine muss man doch gruselige Geräusche hören. Schauriges Stöhnen und nichts. Tappende Schritte. Geister? Außer uns ist hier niemand. In Gedanken fügte Anton hinzu, nicht einmal die Vampire. Da entdeckte er plötzlich eine sonderbare Spur. Sie sah aus, als wäre ein breiter, schwerer Gegenstand durch das Treppenhaus gezogen worden. Zum Beispiel ein Sarg. Und die Spur führte direkt zur Kellertreppe. Wohnten die Vampire etwa hier im Haupthaus? Dann durfte Antons Vater auf keinen Fall in den Keller gehen. 9 Särge auf einem Fleck, das würde selbst ihn misstrauisch werden lassen. Und was dann passieren mochte, nein, das wollte sich Anton gar nicht erst vorstellen. Es musste ihm unbedingt gelingen, seinen Vater von hier wegzulocken. Du wolltest doch die Orgel sehen. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ja, hier, durch diese Tür müssen wir gehen. Wieso bist du dir eigentlich so sicher? Ach, ich habe nur so einen Riecher. Ein Riecher? Ist mief. Sollte man sich lieber die Nase zuhalten. Anton glaubte sich zu erinnern, dass er in der Nacht des Vampirballs mit Anna durch die mittlere der drei Türen gekommen war. Und tatsächlich, nachdem sie ein Stück gegangen waren, gelangten sie in eine große leere Halle. An ihrem Ende befand sich die Tür zum Festsaal. In ihm stand auch die Orgel auf einer Empore. Seltsam feierlich mit ihren kunstvollen Schnitzereien. Da ist ja wirklich eine Orgel. Die muss ich mir unbedingt ansehen. Das hatte Anton auch gehofft. Die nächste halbe Stunde würde sein Vater nur Augen für die Orgel haben. Anton aber lief auf 10 Spitzen zurück ins Treppenhaus. Und dann stieg er langsam mit wild klopfendem Herzen die Kellertreppen hinunter. Die Steintreppen, die in den Keller führten, schienen überhaupt kein Ende nehmen zu wollen. Und es wurde immer finsterer, je tiefer Anton kam. Zum Glück hatte er seine Taschenlampe dabei. Aber auch mit ihrem Lichtschein blieb es noch düster genug. Endlich erreichte Anton einen feuchten, rutschigen Gang. Vorsichtig ging er weiter. Plötzlich blickte er in 2 kleine Augen, die ihn gespenstisch anglühten. Was ist denn das? Igitt, eine Ratte. Anton war sich sicher, das Tier mit dem langen, schuppigen Schwanz musste eine Ratte gewesen sein. Sie war hinter einem Mauervorsprung hervorgerutscht gekommen und blitzschnell im Dunkel des Gangs verschwunden. Aber wo mag die Ratte nur hergekommen sein? Anton sah sich den Mauervorsprung genau an. Hinter ihm war eine Öffnung in der Wand. Jemand hatte sie mit Steinen versperrt. Nur wer? Vielleicht ein Vampir? Anton wurde ganz aufgeregt. Er räumte die Steine beiseite und entdeckte einen 2. Gang. Merkwürdig. In ihm roch es nicht nur nach Moder, sondern auch noch nach Rosen. Das war doch der Duft vom Mufti ewige Liebe. Todesmutig ging Anton weiter. Schließlich erreichte er eine vermodert aussehende Tür. Hier endete der Gang. Anton holte tief Luft und drückte die rostige Klinke nach unten. Ein Gewölbe. Und da sind sie, die Särge. Oh, allesamt geschlossen. Überall Spinnweben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur 8 Särge? Es müssen doch 9 sein, einer fehlt. Anton zählte noch einmal. Aber es waren wirklich nur 8 Särge. 6 große und 2 kleine. Die beiden Kleinen gehörten den Vampirkindern. Offenbar war mit Anna und Rüdiger alles in Ordnung. Aber wessen Sarg war es, der fehlte? Äußerlich unterschieden sich die Vampirsärge kaum. Da gab es wohl nur einen Weg, um das herauszufinden. Anton überlief eine Gänsehaut. Er musste in alle 6 großen Särge hineingucken. Entschlossen schob Anton den schweren Deckel des 1. Sargs beiseite. Vor ihm lag auf lila Samt gebettet eine kleine Frau mit schlohweißen Haaren. Oh, das muss Sabine die Schreckliche sein. Die Großmutter von Anna, Rüdiger und Lumpi. Neben ihr im Sarg lag ein goldenes Buch. Anton beugte sich herab, um die Buchstaben auf dem abgegriffenen Goldeinband zu lesen. Was ist das? Chronik der Familie von Schlotterstein. Oh nein! Was ist das nun wieder? Anton brauchte einige Zeit, bis er die Erklärung fand. Es war die Orgel. Sein Vater hat es anscheinend geschafft, sie in Gang zu setzen. Anton atmete auf. Dann hob er vorsichtig die Familienchronik aus Sabines Sarg und schlug die 1. Seite auf. Doch zu seiner großen Enttäuschung konnte er nicht einen Buchstaben entziffern. Entweder war es eine Geheimschrift oder eine alte, längst vergessene Schrift. Zögernd legte Anton das Buch zurück in den Sarg. Aber er würde Anna oder den kleinen Vampir bitten, ihm bei einem der nächsten Treffen aus der Chronik vorzulesen. Ächzend schloss Anton wieder den Deckel über Sabine der Schrecklichen. Dann trat er an den nächsten Sarg. Du liebe Güte, dieser Sargdeckel ist fast noch schwerer als der erste. Oh. Die Mutter von Rüdiger und Anna, Hildegard die Durstige. Und durstig sah sie wirklich aus mit ihrem breiten Mund und den herausragenden Eckzähnen. Plötzlich hatte Anton das Gefühl, sie würde sich gleich auf ihn stürzen. Hastig versuchte er, den schweren Sargdeckel wieder über den Sarg zu ziehen. Dabei entglitt ihm die Taschenlampe, fiel zu Boden und verlosch. Auf einmal stand Anton in völliger Finsternis. Er hatte das Gefühl, vor Schreck gleich ohnmächtig zu werden. Aber dann würden ihn die Vampire entdecken, sobald sie erwachten. Und dann... Anton zwang sich, nicht weiterzudenken. Er bückte sich und tastete nach der Lampe. Es schien ihm eine Ewigkeit, bis er sie ertastete. Verzweifelt schüttelte er sie hin und her und wie durch ein Wunder leuchtete sie wieder. Jetzt gab es für Anton kein Halten mehr. Er stürzte den Weg zurück, den er gekommen war. Erst als er die Steine wieder vor die Öffnung räumte, fiel ihm siedend heiß etwas ein. Er hatte vergessen, den Sargdeckel über Hildegard der Durstigen wieder richtig zuzuziehen. Was sollte er jetzt tun? Während er noch zögerte, brach unvermittelt die Orgelmusik ab. In der Stille, die eintrat, hörte Anton einen Schrei. Schnell hin! Da rannte Anton los, den rutschigen Gang entlang, die Steintreppen hinauf. Oben im Treppenhaus traf ihn das helle Tageslicht wie ein Schlag. Er musste die Augen zukneifen. Als er sie vorsichtig wieder öffnete, sah er seinen Vater aus der mittleren Tür kommen. Er war blass und hielt seine rechte Hand merkwürdig schief vom Körper weg. Vati, was hast du? Nur ein dummes Missgeschick. Die eine Pedaltaste für den Blasebalg hatte sich verklemmt und als ich sie mit der Hand wieder hochziehen wollte, bin ich stecken geblieben. Hat mir die Finger gequetscht. Gequetscht? Die Finger sind ja ganz geschwollen und blaurot angelaufen. Oh, an den Spitzen bluten sie sogar. Das tut bestimmt furchtbar weh. Es geht. Aber deswegen brauchst du ja nicht in Ohnmacht zu fallen. Ich? In Ohnmacht? Ja, du siehst aus wie der reitende Tod, kreidebleich und völlig verschwitzt. Man könnte meinen, du hättest dir die Finger gequetscht. So? Komm, gehen wir zur Höhle zurück. Es wird das Beste sein, wenn ich mich eine Weile hinlege. In der Höhle behandelte Antons Vater seine Finger mit Jodtinktur. Dann legte er sich hin und war bald eingeschlafen. Als die Sonne unterging, wurde Anton nervös. Sollte er wirklich allein zur Ruine gehen und bei den Haselsträuchern auf Anna warten? Sein Herz klopfte höher. Aber hatte er sich bisher nicht immer auf Anna verlassen können? Sie würde bestimmt auch heute Nacht dafür sorgen, dass ihm nichts passierte. Antons Vater schlief immer noch fest. So konnte Anton ungehindert aus der Höhle schlüpfen. Vor Aufregung bebend machte er sich auf den Weg ins Jammertal. Als Anton die Anhöhe hinaufgestiegen war, die zur Ruine führte, musste er erst einmal Atem schöpfen. Da spürte er plötzlich, wie ihm jemand von hinten auf die Schulter tippte. Nein, Rüdiger. Du mich erschreckt. Ganz schön mutig von dir, hierher zu kommen. Sozusagen todesmutig. Ich wollte... Du kannst von Glück sagen, dass du mir begegnet bist und nicht meiner Großmutter. Sabine, der Schrecklichen... Oder meinem Großvater, Wilhelm dem Wüsten. Kannst du dir nicht vorstellen, was heute nach dem Aufwachen bei uns los war? Nein, was denn? Meine Mutter war außer sich. Und Tante Dorothee bekam einen Herzanfall. Ein Herzanfall? Ja. Und wenn Anna nicht alle Schuld auf sich genommen hätte, dann hätte vermutlich dein letztes Stündlein geschlagen. Du bist es doch gewesen, der in unserer neuen Gruft herumgeschnüffelt hat. Oder etwa nicht? Doch. Wie konntest du so dämlich sein, den Sarg meiner Mutter halb offen stehen zu lassen? Du weißt doch, dass wir Vampire nicht den kleinsten Finger rühren können, wenn wir schlafen. Also haben meine Verwandten sofort vermutet, dass ein Mensch in unserer Gruft gewesen sein muss. Und? Sie wollten gleich das ganze Jammertal nach ihm absuchen. Und wenn Anna nicht gesagt hätte, sie hätte den Deckel verschoben, dann... Was hat Anna gesagt? Ja, sie hat behauptet, sie hätte geträumt, Friedhofswärter Geiermeier hätte unsere Mutter in einem großen schwarzen Netz gefangen. Von diesem Traum wäre sie wach geworden und hätte zitternd vor Angst in den Sarg unserer Mutter gesehen. Beim Anblick unserer Mutter wäre sie so erleichtert gewesen, dass sie vergessen hätte, den Deckel wieder zuzumachen. Wach geworden? Geht das denn überhaupt bei Vampiren? Normalerweise nicht. Aber Anna hat zugegeben, dass sie immer noch Milch trinkt. Und deshalb ist sie eben immer noch kein fertiger Vampir. Und natürlich hat sie Ärger bekommen. Sie hat Ärger bekommen? Allerdings. Meine Großmutter hat gesagt, es ist eine Schande für die Familie, wie lange bei ihr das Vampirwerden dauert. Und als Strafe für ihre Vergesslichkeit muss sie heute Nacht bei Tante Dorothee bleiben und Krankenschwester spielen. Krankenschwester? Steht es denn so schlimm um Tante Dorothee? Nein, sie ist doch schon tot. Ach ja. Wahrscheinlich will sie nur Gesellschaft haben. Bestimmt muss ich Anna die ganze Nacht ihre Geschichten über Onkel Theodor anhören. Arme Anna, und alles wegen mir. Was sagst du da? Arme Anna? Ich bin dir wohl ganz egal, wie. Schließlich habe ich wegen dir meine Männergruppe sausen lassen. Männergruppe? Ich wusste gar nicht, dass du in einer Männergruppe bist. Tja. Und was macht man in so einer Gruppe? Was man da macht? Heute steht zum Beispiel Kegeln auf dem Programm. Kegeln? Jawohl, Kegeln. Und ich möchte wetten, dass du nicht den blassesten Schimmer hast, wie man kegelt. So, glaubst du? Ich habe schon oft gekegelt. Ehrlich? Dann kannst du mir vielleicht ein paar Tricks beibringen, damit ich auch mal Erster werde und nicht immer nur Lumpi oder Jörg der Aufbrausende. Sind die auch in der Männergruppe? Klar, Jörg hat die Gruppe gegründet und Lumpi ist extra zu ihm gezogen, damit sie mehr Zeit haben, über die Männergruppe zu reden. Lumpi wohnt nicht mehr in der Ruine? Nein, er ist schon vor 4 Wochen ausgezogen. Ach, deshalb. Sein Sarg hat also gefehlt. Mhm. Übrigens, wenn du so prima kegeln kannst, warum kommst du nicht mit? Mitkommen? Wohin denn? Ins Wirtshaus zum Jammerlappen. Hier, nimm, der Umhang von Onkel Theodor, damit du nicht laufen musst. Du kannst ihn behalten, bis zur nächsten Inventur. Ja, was ist denn? Zieh ihn an! Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wieso nicht? Willst du deine Tricks etwa für dich behalten? Nein, es ist wegen Jörg dem Aufbrausenden. Ich habe ja keine Ahnung, wie er ist. Ich meine, zum Menschen. Oh, sehr zupackend. Du weißt genau, dass ich kein Vampir werden will. Ich will so bleiben, wie ich bin. Schon gut, schon gut. Dachtest du, ich würde zulassen, dass Jörg der Aufbrausende bei meinem besten Freund... Nein, nein, nein. Keine Sorge. Du sollst nur draußen vor der Kegelbahn warten. Für den Fall, dass ich mal einen Tipp brauche. Draußen warten? Das ist ja eine Zumutung. Ja, Mut braucht man schon dazu. Außerdem ist es wahre Freundschaft. So, und nun zieh endlich den Umhang an. Sonst ist der Kegelabend vorbei, bevor wir da sind. Widerstrebend zog Anton den Umhang über und erhob sich hinter Rüdiger in die Luft. Eigentlich machte Anton das Fliegen Spaß, aber bei dem Gedanken an Lumpi und Jörg den Aufbrausenden wäre er am liebsten umgekehrt. Ist es noch weit? Machst du schon schlapp? Nein. Würde mich auch wundern. Du fliegst nämlich schon fast wie ein richtiger Vampir. Aber du gehörst ja auch beinahe zur Familie. Ich schätze, du bist nur deshalb in unsere Gruft gekommen, weil du endlich deine Schwiegermutter sehen wolltest. Sehr lustig. Oder warum sonst? Warum, warum? Weil ich meine Bücher wieder haben wollte. Deine Bücher? Du bist ja der schlimmste Egoist, der mir je begegnet ist. Wir Vampire mussten unseren Friedhof verlassen und da denkst du an Bücher. Um uns machst du dir gar keine Sorgen, was? Naja, vielleicht habe ich mir auch ein klein wenig Sorgen gemacht. Um dich und Anna. Übrigens, ein Buch habe ich doch gesehen. So? Ja, es war uralt und hatte einen Goldeinband. Und auf dem Deckel stand Chronik der Familie von Schlotterstein. Was? Du hast unsere Familienchronik gefunden? Ja, aber ich konnte sie sowieso nicht lesen. Es ist doch eine Geheimschrift, oder? Eine Geheimschrift? Oh, wie man's nimmt. Es ist eine Schrift, die nur Vampire lesen können. Nur Vampire? Jawohl. Du wirst sie also erst lesen können, wenn du Vampir geworden bist. Ich will sie gar nicht lesen können. Nee? Möchtest du nicht wissen, wie alles anfing? Damals in Transsilvanien? Doch, siehst aber... du? Das steht alles in unserer Familienchronik. Aber du könntest mir doch daraus vorlesen. Besonders deine Geschichte. Die interessiert mich am meisten. Ist das wahr? Mehr als die von Anna? Ja. Na schön. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Mach dich bereit. Wir sind gleich da. Überrascht schaute Anton nach unten und erkannte ein dunkles Gebäude. Es hatte einen langgestreckten, flachen Anbau. Dort sah Anton einen Lichtschein. Wahrscheinlich ist in dem Anbau die Kegelbahn, dachte Anton beim Landen. Er spürte, wie er eine Gänsehaut bekam. Urgemütlich hier, was? Ah, verdammt! Wieder nicht getroffen! Lumpi hat daneben gekegelt. Dann werde ich gewinnen. Dies ist meine Nacht. Anton, komm, nun sag mir endlich deine Tricks. Meine Tricks? Ich muss erstmal die Kegelbahn sehen und die Kegel. Gut, dann schleich rüber und guck durch ein Fenster. Ich werde dir etwas vorkegeln. Okay. Damit verschwand der kleine Vampir im Haus. Anton schlich sich zum Anbau und spähte durch ein Fenster. Das Innere der Kegelhalle war mit Kerzen erleuchtet. Gerade ergriff ein kräftiger, glatzköpfiger Vampir die Kugel. Dann stellte er sich auf, wie beim Kugelstoßen, schleuderte die Kugel von sich und traf von den 9 Kegeln nur einen einzigen. Als nächster war Lumpi an der Reihe. Auch er hatte offensichtlich nicht die geringste Ahnung, wie man kegelte. Er hob den linken Arm wie beim Handball und warf. 2 Kegel fielen. Nun nahm Rüdiger die Kugel, hob beide Arme über den Kopf und donnerte die Kugel förmlich auf den Boden. Sein einziger Erfolg war ein tiefes Loch in der Bahn. Mit hochrotem Kopf verließ der kleine Vampir die Kegelbahn. Unter dem schadenfrohen Gelächter von Jörg und Lumpi ging er nach draußen. Zu Anton. Na, hast du alles gesehen, was du sehen wolltest? Ich glaube, ich weiß, was ihr falsch macht. Wir? Lumpi und Jörg auch? Ja, ihr alle drei. Lumpi und Jörg machen auch etwas falsch. Wenn wir alle etwas verkehrt machen, wenn du aber nur mir verrätst, was, dann kann auch nur ich gewinnen. Oder etwa nicht? Doch. Und was ist es? Was machen wir falsch? Man darf die Kugel nicht werfen oder stoßen. Man muss sie rollen. Genau das, was ich schon immer machen wollte. Aber Jörg, der Aufbrausende, dieser 9-mal Kluge, musste es mal wieder besser wissen. Kegeln kommt von Segeln, hat er behauptet. Und deshalb muss die Kugel durch die Luft fliegen, hat er gesagt. Ha, so ein Blödsinn. Na warte, dem werde ich's zeigen. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte ins Wirtshaus zurück. Mit triumphierendem Grinsen stellte er sich zur nächsten Runde auf. Diesmal traf Jörg daneben. Und auch Lumpi schaffte nur einen Treffer. Rüdiger war als letzter an der Reihe. Grinsend ging er in die Hocke und rollte die Kugel mit einem kräftigen Stoß von sich. In seiner komischen Froschhaltung sah er dabei nicht sehr geschickt aus. Umso erstaunlicher war, was nun passierte. 6 auf einmal, das ist der Sieg. Der Sieg? Beim Murmeln vielleicht, da wird gekullert, aber Kegeln kommt von Segeln. Das solltest du langsam wissen. Beim Kegeln kann nur der gewinnen, der die Kugel durch die Luft sausen lässt. Das stimmt überhaupt nicht. Man muss die Kugel rollen. Rollen? Und woher weißt du das so plötzlich, du Rollmops? Ich weiß das eben. Außerdem hatten wir vereinbart, dass jeder so kegeln darf, wie er will. Vereinbart. Komm, Lumpi, wir verschwinden. Ja, verschwinden wir. Ihr wird nur geschummelt. Ihr schummelt, weil ihr nicht verlieren könnt. Doch Jörg und Lumpi waren schon verschwunden. Für den heutigen Abend war Rüdiger die Laune verdorben. Kurz angebunden verabredete er sich nur noch mit Anton für den nächsten Abend, um ihm aus der Familienchronik vorzulesen. Anton war pünktlich zur Stelle. Nach einer Weile näherte sich ihm eine kleine, schwarz gekleidete Gestalt. War das wirklich Rüdiger? Da roch Anton plötzlich den schweren, süßlichen Duft von Mufti Ewige Liebe. Anna. Hallo, Anton. Du bist bestimmt wütend auf mich. Oh, sehr wütend. Es tut mir leid, dass mit dem Sargdeckel. Was? Sonst tut dir gar nichts leid? Doch, natürlich auch, dass du die ganze Nacht an Tante Dorothees Sarg sitzen musstest. Das ist längst noch nicht alles, worauf ich wütend bin. Was denn noch? Ha! Dass du am Tag in unsere Gruft geschlichen bist und dir angeguckt hast, wie ich steif und starr da liegen muss in meinem Vampirschlaf. Ich hab nicht in deinen Sarg geguckt. Wirklich nicht? Du hast nicht gesehen, wie ich in diesem scheußlichen Ungetüm von Sarg gelegen habe? Nein. Oh. Und ich würde auch niemals in deinen Sarg gucken, wenn du es mir vorher nicht erlaubt hättest. Ehrlich? Ja. Und warum hast du in den Sarg meiner Mutter geguckt, hä? Weil es nur 6 große Särge waren und nicht 7. Und da wollte ich wissen, wessen Sarg fehlte. Auf jeden Fall war es gefährlich, was du gemacht hast. Und Rüdiger und ich hätten einen entsetzlichen Ärger bekommen können. Vielleicht wären wir zu irgendwelchen Verwandten geschickt worden. Vielleicht nach Australien. Nach Australien? Ja. Das wäre ja furchtbar. So weit weg. Dann könnten wir uns gar nicht mehr sehen. Es würde ja etwas ausmachen, wenn wir uns nicht mehr sehen könnten. Ja, natürlich. Sei nie wieder so unvorsichtig, am Tag in unsere Gruft zu kommen. Ja. Dann können wir uns noch 100.000 Mal sehen. Nun komm, komm. Rüdiger ist bestimmt schon ganz ungeduldig. Rüdiger? Ach, den habe ich fast vergessen. Wo ist er? Er erwartet dich in der Burgkapelle, hat er gesagt. Zu einer Vorlesestunde. Ach ja, aus der Familienchronik. Was? Er will hier aus unserer Chronik vorlesen? Oh je, oh je. Wenn meine Großmutter Sabine die Schreckliche merkt, dass die Familienchronik fehlt, kann sich Rüdiger auf was gefasst machen. Das sag ich dir. Komm, wir müssen uns beeilen. Mit diesen Worten erhob sich Anna in die Luft und entfernte sich so rasch, dass Anton Mühe hatte, ihr zu folgen. Sie flogen um den Burgturm herum und landeten vor einem alten, dicht bewachsenen Gemäuer. Ist das die Burgkapelle? Ja, bei Festbeleuchtung. Oh, je, Mimi. Rüdiger muss mindestens 15 Kerzen angezündet haben. Dabei ist es streng verboten, unsere kostbaren Kerzen zu verschwenden. Na, warte. Dem werde ich aber die Meinung sagen. Leichtfertig mit unserer Chronik umzugehen, Kerzen zu verschwenden. Oh. Los, Anton, komm! Wütend drückte Anna die Klinke der Eingangstür herunter. Die Tür öffnete sich quietschend. Da hinten an dem alten Holzpult sitzt er und tut, als hätte er uns nicht gehört. Aber das wird ihm nichts nützen. Du Hornachse, du Hohlkopf! Glaubst du denn, du bist allein auf der Welt, ja? Wenn Tante Dorothee dich erwischt, sind wir alle dran. Du, ich und Anton auch, ja? Du wirst jetzt sofort unsere Familienchronik und Großmutter Sack zurückbringen. Und vorher wirst du die Kerzen ausblasen, du Verschwender! Hat man denn sowas schon gesehen? Er liest einfach weiter. Bist du fertig? Fertig! Also jetzt hörst du mir mal zu. Erstens, Großmutter hat mir erlaubt, unsere Familienchronik zu lesen. Zweitens, Großmutter hat mir erlaubt, sie hier in der Burgkapelle zu lesen. Drittens, Großmutter hat mir erlaubt, so viele Kerzen anzuzünden, wie ich möchte. Weil es dem feierlichen Anlass entspricht. Und welcher feierliche Anlass wäre, bitte schön, so feierlich? Dass ich mich nun entschlossen habe, reif und weise zu werden, wie ein erwachsener Vampir. Und deshalb in alle Familiengeheimnisse eingeweiht werden muss. Reif und weise? Ja. Oh, dazu gehört mehr als nur die Familienchronik zu lesen. Das sagst du bloß, weil du neidisch bist. Neidisch, dass du die Familienchronik noch nicht richtig lesen kannst. Na und? Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt. Und wie die Erwachsene zu werden, finde ich nicht besonders wichtig. Adieu, Anton! Anna, bleib doch und hier. Und jeden sagt mir, Großmutter verboten, mich beim Studieren der Familienchronik stören zu lassen. Ich wollte dich nicht stören. Du störst mich doch nie. Jedenfalls fast nie. Und heute sowieso nicht. Ich habe nämlich gerade die richtige Geschichte für dich gefunden. Hör zu. In einer stürmischen Nacht. Das habe ich doch gut gemacht, oder? Was? Na, das mit der Familienchronik. Meine Großmutter, Sabine, die Schreckliche, glaubt wirklich, ich wollte jetzt reif und weise werden. Und selbst Anna ist drauf reingefallen. Weißt du, es war die einzige Möglichkeit, meine Großmutter dazu zu bringen, mir die Chronik zu überlassen. Ach so. Da war ich kein bisschen reif und weise werden. Warum auch? So, und nun spitz deine Ohren. In einer stürmischen Nacht des Jahres 509, Vampirzeit, mussten wir Abschied nehmen von unserer vertrauten Gruft. Wieder einmal hieß es die Särge schultern und hinaus ging es in die kalte, feindliche Welt. Rüdiger half Dorothee noch beim Heraufziehen ihres Sarges. Da gewahrte er auf einmal diese Kreaturen Geiern und Schnuppern. Meine Feder weigert sich, ihre vollständigen Namen aufzuschreiben. Rüdiger gelang es, Dorothee eine Warnung zuzurufen. Und dann fasste er seinen heldenhaften Plan. Während Dorothee im Brunnen ausharrte, sprang Rüdiger mit einem heldenhaften Satz vor die beiden hin, nahm die Beine in die Hand und lief geradewegs zum Haus dieses unsäglichen Geiern. Aber keine Unterbrechung, wenn ich aus der Chronik vorlese. Und so lief der tapfere Rüdiger, dicht gefolgt von den beiden Mordbuben. Schon frohlockten sie, dass sie ihn gleich haben würden. Da erhob sich Rüdiger in die Luft. Damit war es Rüdiger, dem Helden dieser Nacht, erfolgreich gelungen, die beiden Kreaturen von Dorothee abzulenken. Dem Helden dieser Nacht? Ja. Du schmückst dich ganz schön mit fremden Federn. Ich bin vor Geiermeier und Schnuppermaul hergelaufen, damit Tante Dorothee ihren Sarg aus dem Brunnen ziehen konnte. So, so. Und jetzt möchtest du, dass deine Verdienste in unserer Familienchronik gewürdigt werden. Meine Verdienste in eurer Familienchronik? Ja, lass sie einen lachen. Ich will nicht, dass ich in eure Familienchronik komme. Na, also, und weil ich das wusste, habe ich meiner Großmutter Sabine der Schrecklichen die ganze Geschichte so erzählt, als wäre sie mir passiert. Und das habe ich alles nur für dich getan, aus wahrer Freundschaft. Das begreifst du doch, oder? Ja. Na, siehst du, so bin ich, Rüdiger, dein wahrer Freund. Und nun schwöre. Schwören? Ja, dass du mit niemandem über die Chronik sprichst. Wie soll ich denn schwören? Ganz einfach. Du legst deine Hand auf das Buch und dann sprichst du mir nach. Bist du bereit? Ja. Also, pass auf. Ich schwöre hier bei diesem Buch zu schweigen bis zum Leichentuch. Und sollte ich den Schwur mal brechen, wird Dracula sich furchtbar rächen. Ich schwöre hier bei diesem Buch zu schweigen wie ein Leichentuch. Der Ledereimer fühlt sich plötzlich ganz heiß an. Und sollte ich den Schwur mal brechen, wird Dracula sich furchtbar rächen. Genau. So, hier mit der Chronik. Geht dir. Meine Hand brennt so merkwürdig. Du liest nicht weiter vor? Nein, hilf mir lieber beim Kerzen ausblasen. Und deine Geschichte? Du hast versprochen, sie mir heute vorzulesen. Was du heute könntest besorgen, ist viel schöner, hörst du es morgen. Also morgen? Du kannst es vor Neugier wohl gar nicht mehr aushalten, wie? Na gut, komm morgen Abend in die Kapelle. Ich werde da sein. Damit drehte sich Rüdiger um und ging. Anton stolperte im Dunkeln hinter ihm her. Draußen machte er sich auf den Rückweg. In der Wolfshöhle lag sein Vater friedlich schlummernd in seinem Schlafsack. Anton aber gelang es nicht so schnell einzuschlafen. Leise sagte er sich den Schwur noch einmal auf. Eigentlich klang er nicht wie ein echter alter Vampirspruch, fand Anton. Eher wie ein Gedicht von Rüdiger. Oder sollte er doch echt sein? Plötzlich kam es Anton so vor, als würde das Brennen in seiner Hand nachlassen. Anton seufzte tief, und dann schlief er. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein, und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir, ich, der kleine Vampir.